Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich werde euch jetzt so eine gute Stunde traktieren, weil sonst komme ich nicht rum. Ich versuche also hier so ein Panorama zu machen, was diese ganze Globalisierung bzw. Globalisierungsdebatte angeht. Und ich muss allerdings versuchen, das in zwei Teilen zu machen. Der erste Teil befasst sich mit den Grundlagen, das, wovon für mich Globalisierung ausgeht, nämlich von einer Krise des Weltkapitalismus, einer inneren Schranke, die er historisch erreicht hat. Dazu muss ich dann etwas sagen auf einer anderen Ebene, nämlich als es die Globalisierung eigentlich ist, nämlich sozusagen die innere Logik oder die allgemeine Struktur des Kapitals. Auf der Ebene ist nämlich Krisentheorie und Krisenanalyse angesiedelt. Und das geht dann auch zum Teil ins Konkrete. Marx spricht da vom Kapital im Allgemeinen. Das heißt, das ist sozusagen das, was überall in gewisser Weise stattfindet, also kapitalistische Reproduktion. Und dann gibt es eben das, wozu Marx nicht mehr gekommen ist, nämlich die Vermittlung über den Weltmarkt. Da wollte er ein eigenes Buch schreiben. Das heißt, das, was ich da sozusagen logisch, strukturell im Innern der kapitalistischen Reproduktion abspielt, das vermittelt sich, Marx spricht von der Marktoberfläche, an der Oberfläche, die so sichtbar ist an den Erscheinungen über den Weltmarkt, und auf dieser Ebene passiert eben das, was Globalisierung darstellt. Da passiert eben auch das, dass eben verschiedene Weltregionen hier in unterschiedlicher Weise an diesem Krisenprozess, in diesen Krisenprozess involviert sind. Also ich will jetzt zunächst mal mit dem ersten Teil anfangen. Ich denke, es wird jetzt kaum jemand mehr ernsthaft bestreiten, dass wir es mit einer gesellschaftlichen Krise zu tun haben, einer Reproduktionskrise, die inzwischen eben auch die kapitalistischen Zentren erreicht hat. Das läuft zwar ganz unterschiedlich ab. In Österreich ist es vielleicht momentan noch nicht so arg spürbar, wie es bereits in Deutschland oder eben in Frankreich oder anderen Ländern der Fall ist. Und ganz zu schweigen natürlich von der sogenannten Peripherie des Weltmarkts, also den Ländern, die man früher als dritte Welt bezeichnet hat, oder eben den Bereich des ehemaligen Realsozialismus. Und wir sind sozusagen, wenn man die Zeit seit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus betrachtet, die ganzen Blütenträume von den neuen Märkten im Osten, von eben einer neuen Ära der Prosperität, eigentlich alle ausgeträumt. In Deutschland ist eben die ökonomische Integration der ehemaligen DDR faktisch gescheitert. Das bringt auch zusätzliche innere Krisenpotenziale. Und selbst neoliberale Ideologen sprechen heute von Krise, die sie natürlich auf ihre Weise bewältigen wollen. Also diese Situation, dass wir es mit einer Weltkrise, ich spreche von einer Weltkrise der dritten industriellen Revolution, der Mikroelektronik nämlich, zu tun haben, das ist jetzt schon in den allgemeinen Diskurs eingegangen. Und die Frage ist eben, welcher Natur diese Krise eigentlich ist. Ich behaupte, dass es sich um eine Krise neuer Qualität handelt, eine Krise, die eben nicht einfach dasselbe ist wie die vergangenen Krisen des Kapitalismus, ob es die Krise der Gründerzeit Ende des 19. Jahrhunderts ist oder die berühmte Weltwirtschaftskrise 29 bis 33. Ich bezeichne diese Krisen, und es gab noch viele kleinere, als Durchsetzungs- oder Entwicklungskrisen des Kapitalismus, in denen er also sozusagen gewisse Strukturbrüche durchlaufen hat, die dann zu einer jeweils neuen Akkumulationsära, einer neuen Ära auch von Prosperität geführt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg eben das berühmte Wirtschaftswunder zum Beispiel. Und die heutige Krise, das ist also meine Ausgangsthese, führt an innere Schranken dieser kapitalistischen Reproduktion heran, der also sozusagen seinen Zenit auch als Weltgesellschaft, als Weltkapital, das auch der Titel dieses Buches, erreicht hat. Also sowohl die äußere als auch die innere Expansionsfähigkeit auf der realen Grundlage seiner Reproduktion ist erschöpft. Und was heißt das? Es heißt zum Beispiel, Das, da wird jetzt vielleicht gleich der eine oder andere erregt werden, dass der traditionelle Gegensatz Lohnarbeit-Kapital in der traditionellen Form wohlgemerkt obsolet wird. Denn dieser traditionelle Gegensatz, das war der Gegensatz der Lohnarbeit vom Standpunkt der Arbeit gegenüber dem kapitalistischen Management oder den Repräsentanten des Kapitals und seiner Funktionen. Und das ist deswegen obsolet, weil es nicht nur eine Krise des Kapitals, sondern eben gleichzeitig eine Krise der Arbeit selber ist. Also man könnte sagen, eine Krise der gemeinsamen Systemgrundlagen von Lohnarbeit und Kapital, eben der kapitalistischen Reproduktion, in die die Arbeit eingeschlossen ist. Und das bedeutet schon die erste Schwierigkeit, denn traditionellerweise wird auch im Marxismus Arbeit als etwas Ontologisches, Transhistorisches als so verstanden. Arbeit hat es ja irgendwie schon immer gegeben, angeblich. Marx spricht allerdings mit einem spezifischen Terminus von abstrakter Arbeit. Arbeit ist ja an sich schon eine Abstraktion und bezeichnet das als die Substanz des Kapitals. Also Arbeit keineswegs ein Gegensatz zum Kapital, sondern sein integraler Bestandteil. Und Substanz deswegen, weil das, was den Verwertungsprozess ausmacht, auch die Produktion des berühmten Mehrwerts, eben genau darin besteht, dass hier abstrakte Arbeit über die Reproduktionskosten in der Wertform der Lohnarbeit hinaus Wert produziert wird, und Wert ist nichts anderes, laut Marx, als eben Arbeit in quasi fetischisierter, geronnener Form, wo also Gegenstände, beliebige produzierte Gegenstände, gesellschaftlich nicht einfach das sind, was sie augenscheinlich sind, ob das jetzt eine Säge ist oder eine Tasche oder ein Auto oder ein Lebensmittel, sondern einfach eine Wertgegenständlichkeit sind, in der sich abstrakte Arbeit darstellt. Und abstrakte Arbeit heißt dann eben auch, dass es völlig gleichgültig ist, was hier produziert wird. Deswegen auch abstrakte Arbeit, es wird vom Inhalt abstrahiert. Es geht einfach nur darum, im kapitalistischen Sinne, dass menschliche Energie verausgabt wird im betriebswirtschaftlichen Produktionsprozess, dass also, wie Marx sagt, abstrakt Nerv, Muskel, Hirn verausgabt wird, unabhängig vom Inhalt wird das sozusagen dargestellt in der Wertform. Und diese Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn ist eigentlich nichts weiter als eben die Verbrennung menschlicher Energie als Selbstzweck, um eine endlose Anhäufung von Wert, von Akkumulation von Wert zu erreichen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das will ich hier nur erwähnen wenigstens, weil es wichtig ist, eine solche gesellschaftliche Reproduktion allein über abstrakte Arbeit und Wertakkumulation ist an sich unmöglich. Es gibt in der Reproduktion des Lebens immer Momente, Bereiche, auch Funktionen oder bestimmte Beziehungsformen, die nicht in der abstrakten Arbeit aufgehen. Und das ist zum Beispiel das, was in der sogenannten Familie passiert oder in Beziehungen. Das ist das, was man als die berühmte Hausarbeit dann im Feminismus bezeichnet hat. Das sind diese vielen Dinge, die in der Familie, in der Nachbarschaft, Kindererziehung, Kinderbetreuung, aber eben auch Dinge wie symbolische Kodierungen, in denen zum Beispiel eben, und jetzt bin ich schon bei dem Punkt, an wen das eigentlich delegiert wird, nämlich an die Frauen, in denen die Frau als Natur kodiert wird. Und die Natur ist ja genau das, was der Kapitalismus sozusagen unterwerfen muss, was er also quasi als reines, abstraktes Material betrachtet. Und in der gesellschaftlichen, in der sozialen Reproduktion werden den Frauen genau diese Momente des Lebens, auch das, was man ironisch im Feminismus als Liebesarbeit bezeichnet hat, sozial-psychologische Pufferfunktion, auch in der abstrakten Arbeit selber, das zieht sich also durch alle gesellschaftlichen Sphären, das betrifft nicht nur einen bestimmten Sektor, die Familie. Dazu hat, da beziehe ich mich jetzt auf Roswitha Scholz, diese den Terminus Abspaltung gefunden. Also es werden bestimmte Momente der Reproduktion auch, dazu gehört eben auch das sozialpsychologische, das kulturell symbolische, aber eben auch ganz materielle Tätigkeiten, die nicht in der abstrakten Arbeit aufgehen, die werden von dem offiziellen, von der offiziellen kapitalistischen Reproduktion über die abstrakte Arbeit abgespalten und an die, historisch an die Frauen delegiert. Davon sind sie eigentlich nie losgekommen. Ich werde dann gleich sagen, was das in der Krise dann bedeutet. So, jetzt habe ich mal so einen groben Abriss erstmal, worum es hier geht. Und jetzt kommt das Problem mit der Krise. Traditionellerweise bin ich schon wieder beim traditionellen Marxismus, von dem ich mich da abzustoßen versuche, wird der Grundwiderspruch des Kapitals als derjenige zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung bezeichnet. Das heißt, es werden gesellschaftlich Dinge produziert in einem riesigen Aggregatzusammenhang mit ungeheuer vielen Funktionsteilungen und angeeignet wird, aber eben nicht die konkreten Dinge, sondern der Wert, die Wertgegenständlichkeit, die sie darstellen, wird privat über eben das Kapitaleigentum. Und das ist eigentlich etwas, eine Sichtweise, die sozusagen abstrakte Arbeit und Wertform eigentlich, wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, ontologisch voraussetzt. Das heißt, das, was Kapitalismus eigentlich ausmacht, wird hier als im Wesentlichen was Transhistorisches verstanden und was kapitalistisch spezifisch sein soll, das ist dann allein die private Aneignung dieses Mehrwerts und was dann so vulgär draus rauskommt, ist dann eben einfach, dass der Mehrwert dann doch gewissermaßen gerecht verteilt werden soll, auch die Geldform dann etwas ist, wo es halt um gerechte Verteilung geht. Und in dieser Krise, von der ich jetzt gesprochen habe, wo es eben um die Krise der Systemgrundlagen selber geht, da funktioniert diese Betrachtungsweise nicht mehr. Da zeigt sich, dass das nur eine relativ oberflächliche, die Eigentumsfrage als juristische Frage und die ganze Art und Weise, wie hier materiell sich Kapitalismus reproduziert, eben das, was ich gerade versucht habe zu skizzieren über abstrakte Arbeit und all die Ungeheuerlichkeit, die da drin liegt, nämlich eben das Absehen vom Inhalt, davon wird abstrahiert selber wieder. Das heißt, das wird dann einfach blind vorausgesetzt, als wäre das immer schon so gewesen und als müsste das auch im sogenannten Sozialismus so weitergehen. Der Realsozialismus hat ja auch genau das gemacht. Nun sage ich also, was die Krise angeht, ist der Grundwiderspruch eigentlich ein anderer. Und der führt auch an die Grenzen eben nicht nur der Kapitalform, sondern damit auch der Arbeit, der abstrakten Arbeit und dessen, was wir unter Arbeit überhaupt verstehen, heran. Und dieser Grundwiderspruch besteht darin, dass das Kapital sich gewissermaßen, wenn Arbeit die Substanz des Kapitals ist, sich im Verlauf seiner historischen Entwicklung selber sukzessive entsubstantialisiert. Das heißt, der eigentliche Zweck der Kapitalverwertung, die Anhäufung von Wert, der nichts weiter ist als eben Darstellungsform von abstrakter Arbeit, die bricht sich daran, dieser Zweck bricht sich daran, dass gleichzeitig das Kapital auf der Marktebene, wo es eben um Konkurrenz geht, gezwungen ist zur Produktivkraftentwicklung, um sich in der Konkurrenz, das Einzelkapital nämlich jeweils, behaupten zu können. Und diese Produktivkraftentwicklung hat ja nur den Zweck, billiger anbieten zu können, damit man also in der Konkurrenz sich durchsetzt. Billiger anbieten über Entwicklung der Produktivkraft heißt aber eben gleichzeitig, dass Arbeitssubstanz herausgenommen wird, dass also die Produktion mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft bewerkstelligt wird. Nun kann man sagen, wenn das so der logische Grundwiderspruch ist, dass das Kapital einerseits auf Arbeit beruht, das ist seine Substanz, andererseits zwingt die Konkurrenz dazu, die Arbeit rauszunehmen und durch Maschinenaggregate, durch eben Technologie im weitesten Sinne, durch Dazwischenschieben von naturwissenschaftlich produzierten Aggregaten zu substituieren, also zu ersetzen, dann müsste der Kapitalismus ja eigentlich schon lang am Ende sein, weil den Widerspruch hat er von Anfang an gehabt. Nun gibt es da aber einen gewissen Kompensationsmechanismus. Ich will ihn erstmal so konkret wie möglich darstellen. Ich komme dann noch gleich auf das, wie Marx das macht, mit dem Begriff des relativen Mehrwerts. Und zwar besteht der Kompensationsmechanismus einfach darin, dass diese Arbeitsersparnis, dieses Herausnehmen von Arbeitssubstanz erstmal pro Produkt stattfindet. Das heißt, wenn ich hier diese Colaflasche habe, die kann auf einem bestimmten Produktivitätsgrad, kann die eben, sagen wir mal, eine halbe Stunde sozusagen repräsentieren, abstrakte Arbeit. Und je mehr die Produktivkraft sich entwickelt, desto weniger Arbeitssubstanz repräsentiert das Ding und desto weniger ist es dann natürlich wert. Und im Preis schlägt sich das nieder, dass das Ding immer billiger wird. Und der Kompensationsmechanismus besteht nun genau darin, dass dadurch, dass diese Dinge immer billiger werden, auch die Märkte dafür ausgedehnt werden können. Und wenn die Märkte mehr ausgedehnt werden, als Arbeit da rausgenommen wird, dann heißt es, dass sogar unterm Strich zusätzliche Arbeitsmassen benötigt werden, um diese erweiterte Produktion für erweiterte Märkte, weil sie jetzt auch in Massenkonsum zum Beispiel eingeht, eben bedienen zu können. Klassisches Beispiel ist die Entwicklung, das was mit der sogenannten zweiten industriellen Revolution verbunden ist, das Automobil. Das war vor dem Ersten Weltkrieg ein Luxusgegenstand für die Upper Ten, ungefähr wie heute ein Privatflugzeug, ging also nicht in den Massenkonsum ein. Durch Produktivkraftentwicklung der zweiten industriellen Revolution, paradigmatisch steht dafür Henry Ford mit seiner Rationalisierung. Das Fließband ist zum Sinnbild dafür geworden. Es sind aber noch viele andere Dinge im betriebswirtschaftlichen Ablauf, die hier Rationalisierung gebracht haben, die also viel weniger Arbeit pro Auto erfordert haben. Dadurch ist das Auto so billig geworden, dass es in den Massenkonsum eingehen konnte. Das hat eine gewisse Inkubationszeit gebraucht. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist so richtig die Automobilmachung, könnte man sagen, der Gesellschaft gekommen, auch in den entwickelten Ländern. Und da ist dann eben sozusagen dieses Auto zum Massenkonsumgut geworden. Das heißt, die Arbeitsersparnis, die Herausnahme von Arbeitssubstanz pro einzelnes Auto ist weitaus überkompensiert worden durch die zusätzliche Masse von Arbeit, die erfordert war, um diese Riesenmasse von zusätzlichen Autos für den Massenkonsum zu produzieren. Und genau das hat dann eben das berühmte Wirtschaftswunder auch ausgemacht. Das war natürlich nicht nur das Auto, das war dann auch die sogenannte weiße und braune Ware, Unterhaltungselektronik, Haushaltselektronik und ähnliche Dinge. Da sind dann auch massenhaft Frauen erst in diesem Prozess in die abstrakte Arbeit mit hineingekommen, ohne dass allerdings diese sogenannten abgespaltenen Bereiche und Funktionen deswegen nicht mehr an sie delegiert worden wären. Das heißt, da ist für viele Frauen eine Art Doppelbelastung dann herausgekommen. Jetzt komme ich zu dem, was ich da im Vergleich dazu geändert hat und weswegen wir es heute mit einer Krise neuer Qualität zu tun haben. Denn in der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik wird Arbeit in einer ganz anderen Dimension überflüssig gemacht. Auf der einen Seite haben wir dasselbe Phänomen wie vorher schon beim Auto, diesmal bei den Computern, bei den Rechnerkapazitäten. Ein paar ganz kurze Schlaglichter darauf. In den 70er Jahren hat das, was heute in unserem PC drin steckt, hat die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert. Und diese Computer, die waren dann auch so groß wie ein Saal. Ja? Und da gibt es die witzige Anekdote, dass so ein Informatiker damals gesagt haben soll, also ich prophezei euch, irgendwann wird das Ding bloß noch so groß sein wie ein Kühlschrank. Und er ist ausgelacht worden damals. Inzwischen steckt dieselbe Rechnerkapazität in Spielzeug, das man den Kindern zu Weihnachten schenkt. Nicht? Das heißt, hier hat auch eine gewaltige Produktivkraftentwicklung stattgefunden. Das Ding ist genau wie das Auto entwertet worden. Der einzelne Computer, er ist inzwischen so billig, dass ihn praktisch fast jeder sich leisten kann. Es ist in Massenkonsum eingegangen. Ja? Und Aber der Effekt war nicht derselbe wie in der zweiten industriellen Revolution bei den Autos und den anderen Industriegütern des sogenannten Fordismus, benannt nach dem Automobilfabrikanten Henry Ford, sondern der Effekt war ein ganz anderer, ein völlig negativer, nämlich es ist unterm Strich mehr Arbeitssubstanz herausgenommen worden und nicht nur bei den Computern selber, sondern quer durch die gesamte kapitalistische Reproduktion, bei allen Dingen bis hin in die Verwaltung, in alle Bereiche hinein, durch diese neue Qualität von Rationalisierung mehr Arbeitssubstanz herausgenommen worden als durch die Ausdehnung der Märkte für diese spezifischen Produkte der dritten industriellen Revolution benötigt worden ist. Das heißt, dass da jetzt nicht mehr sozusagen an der Blaupause wie beim Auto eine riesige Masse von, wie das im 19. Jahrhundert genannt worden ist in Großbritannien, von Hands, von Händen, von Menschen, die also hier ihre Energie dann in der Produktion verausgaben müssen, sondern ganz im Gegenteil, flächendeckend in allen Sektoren wird Arbeitssubstanz herausgenommen. Das heißt eben, dass sich jetzt damit eine Krise neuer Qualität stellt, die von Marx eigentlich schon vorausgesagte Systemkrise des ausentwickelten, an ein Ende seiner Entwicklung gekommenen Kapitalismus, weil er jetzt nämlich sozusagen selber diesen Grundwiderspruch exekutiert. Er beruht auf der Verausgabung abstrakter Arbeit, auf der Arbeitssubstanz, und er macht sie gleichzeitig jetzt in der wirklich nicht mehr bewältigbaren Dimension überflüssig. Die Folge ist das, was man erstmal phänomenologisch sehen kann, eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit weltweit. Die wird teils statistisch wegretuschiert. Das ist dann sozusagen, in manchen Ländern wird nur noch die Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt überhaupt erfasst, in der Peripherie. In anderen entwickelten Ländern wird also, in Großbritannien hat es allein in den letzten 20 Jahren 15 statistische Veränderungen gegeben bei der Erfassung der Arbeitslosigkeit, die alle darauf hinausgelaufen sind, die wirkliche Größenordnung der Arbeitslosigkeit wegzuretuschieren. Aber es kommt auch noch was anderes hinzu. Ein Massenphänomen von sogenannter Unterbeschäftigung, neue Formen von Unterbeschäftigung, prekärer Billigarbeit, Scheinselbstständigkeit und so weiter. Das ist aber nicht einfach die Verbilligung der Arbeit in dem Sinne, wie sie die Kapitalakkumulation tragen könnte, sondern viele Formen dieser sogenannten Unterbeschäftigung, das sind zum Beispiel in den USA, meinetwegen Leute, die 3 Stunden in der Woche den Kunden im Supermarkt die Tüte aufhalten, die gelten als beschäftigt. Und viele, viele Formen dieser Unterbeschäftigung, die also kein kapitalistisches sogenanntes Vollzeit- oder Normalarbeitsverhältnis mehr darstellen, die also in Wirklichkeit gar nicht so viel Arbeitssubstanz sozusagen, wie es der Normalarbeitstag wäre oder eben dieses Normalarbeitsverhältnis ausmacht, als Vollzeitarbeitsverhältnis. Nur das kann ja substanziell die Kapitalreproduktion tragen. Das ist das gar nicht mehr, das ist nur noch nominell. Und das bedeutet natürlich, dass eine globale Massenarmut entsteht, die sich ausbreitet und die inzwischen auch die kapitalistischen Zentren erreicht hat. Jetzt will ich es mal ganz kurz nur versuchen, auf die theoretische Ebene zu bringen, wie sich das für Marx darstellt, weil das manchmal so von eingefleischten Marxisten dagegen angeführt wird. Jetzt komme ich zu diesem Begriff des sogenannten relativen Mehrwerts. Was ist das? Das ist ganz einfach das, dass durch diese Verbilligung der Produkte sinken ja auch rein wertmäßig die Reproduktionskosten der einzelnen Arbeitskraft. Denn was die Reproduktionskosten, der Wert der Arbeitskraft ist, das wird ja bestimmt durch die in einem gewissen Umfang eingehenden Lebensmittel, die zur Reproduktion dieser Arbeitskraft nötig sind. Und wenn jetzt alle Einzelkapitalien, der Kapitalismus insgesamt durch Produktivkraftentwicklung, alle Dinge des täglichen Bedarfs immer mehr verbilligt durch Entwertung, ne, und die dann auch in Massenkonsum eingehen, viele sogar frühere Luxusgüter, dann bedeutet das, dass der Wert der Arbeitskraft sinkt und unter Umständen trotzdem, so war es dann in den Wirtschaftswunderzeiten, trotzdem mehr stoffliche Produkte in den Konsum der Lohnarbeiter eingehen können. Und Wenn die Reproduktionskosten der einzelnen Arbeitskraft sinken, bedeutet das natürlich, dass der Anteil des Kapitals an der gesamten Wertproduktion steigt. Und zwar relativ steigt, deswegen sagt der Marx dazu relativer Mehrwert. Genau das hat sozusagen die doppelte Schubkraft der Akkumulation nach dem Zweiten Weltkrieg bewirkt. Das war ja die historisch größte Akkumulationsphase überhaupt. Nämlich, dass einerseits die Masse der Lohnarbeiter sich ungeheuer vermehrt hat, dass für diese in den Massenkonsum eingehenden neuen Industriegüter eben riesige Mengen von Arbeit, Lohnarbeit benötigt wurden, zusätzliche. Da wurden eben nicht nur die Frauen, da kamen dann auch die berühmten Gastarbeiter, da kamen dann die sogenannten, da wurden in Deutschland sogar die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten, alles integriert in diese riesige zusätzlich benötigte Masse von Arbeitskraft. Und gleichzeitig hat dieselbe Logik, die das hervorgebracht hat, den relativen Mehrwert ungeheuer gesteigert. Also eine Expansion der Masse von Lohnarbeitern und gleichzeitig eine Steigerung des relativen Mehrwerts. Kann man sich vorstellen, was das für einen Schub von Kapitalverwertung, von Akkumulation gebracht hat. Und jetzt in der dritten industriellen Revolution, in der Krise, die ich jetzt so kurz skizziert habe, da passiert natürlich das auch wieder, dass durch die weiter gesteigerte Produktivkraftentwicklung die Reproduktionskosten der Lohnarbeit weiter sinken. Das, was in den Konsum eingeht, was die notwendige oder auch kulturell erweiterte, Marx spricht da ja auch eben von sozusagen einem kulturellen, symbolischen oder moralischen Element des Arbeitslohns, das, was da eingeht, das sinkt im Wert und damit steigt der relative Mehrwert. Aber das gilt eben pro Arbeitskraft, die vernutzt wird, die rentabel anwendbar ist. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Rechenexempel. Wenn jetzt die Masse der rentabel noch anwendbaren Lohnarbeit unter diesen neuen Produktivitätsbedingungen immer weiter zurückgeht, ja, dann nützt von einem bestimmten Punkt ab die Steigerung des relativen Mehrwerts gar nichts mehr. Denn dann heißt das, dass zu wenig Arbeitskräfte überhaupt in einem Vollzeitarbeitsverhältnis noch sich befinden, die also voll die kapitalistische Reproduktion tragen. Und wenn bei denen dann der relative Mehrwert steigt von einem bestimmten Punkt ab, wenn das zu weit zurückgeht, die Zahl der Lohnarbeitskräfte, dann nützt die Steigerung des relativen Mehrwerts pro einzelner Lohnarbeitskraft nichts mehr. Und man kann sozusagen empirisch sehen an der Oberfläche, dass hier ein Notstand eingetreten ist. Es kehrt nämlich das Kapital zum Primat des absoluten Mehrwerts zurück. Und was ist der absolute Mehrwert? Das ist eben die Steigerung des Mehrwerts, die darin besteht, dass einfach der Arbeitstag verlängert wird. Ja? Dass also sozusagen nicht auf der Ebene dieser relativen Steigerung des Mehrwerts, sondern absolut dadurch, dass, sagen wir, der einzelne Lohnarbeiter muss noch 2 oder 3 Stunden für seine eigenen Reproduktionskosten arbeiten. Und wenn der Arbeitstag 8 Stunden ist, nicht, dann ist der Rest eben Mehrwertproduktion. Und wenn jetzt sozusagen die Arbeitszeit verlängert wird auf 9 oder 10 Stunden wieder, ja, dann ist das Steigerung des absoluten Mehrwerts. Und das kann auch passieren durch Erhöhung der Intensität der Arbeit und ähnliche Dinge. Und genau das beobachten wir heute. Viele Leute sagen, ja, das ist doch verrückt. Wir haben auf der einen Seite Massenarbeitslosigkeit und auf der anderen Seite sollen die Leute länger arbeiten, nicht? Aber von der Logik des Kapitals her, von diesem Notstand in der Kapitalverwertung, ist genau das der Fall, dass jetzt die ganzen sogenannten Errungenschaften, die aus der Wirtschaftswunderzeit gekommen sind, nämlich eben die Verkürzung des Arbeitstags, die berühmte Arbeitszeitverkürzung, sogar noch mit Lohnausgleich, alles zurückgefahren wird. Ja. Und damit komme ich dann zu den Folgen, die das für die gesellschaftliche Reproduktion hat. Die Folge aus der Krise der realen Kapitalverwertung ist erstmal eine entsprechende Krise der Staatsfinanzen. Das ist natürlich ganz einfach, weil die reellen Einnahmen des Staates, die Besteuerung von Gewinnen und Lohneinkommen mit dem Rückgang der realen kapitalistischen Mehrwertproduktion ebenfalls zurückgeht. Jetzt ist der Staat eh schon verschuldet. Er hat sich ja schon in den Wirtschaftswunderzeiten sozusagen ein bisschen weit vorausgewagt, weil das schien ja alles wunderbar zu funktionieren. Also die scheinbar unerschöpfliche Quelle der Mehrwertproduktion. Und jetzt ist da eine Grenze erreicht. Das heißt aber, es wird dann nicht reflektiert, woher das kommt und dass eigentlich damit die gesellschaftlichen Systemgrundlagen in Frage gestellt sind, sondern das wird einfach exekutiert. Exekutiert erstmal in der Arbeitsverwaltung, die zu einer perspektivlosen Krisen- und Notstandsverwaltung mit immer härteren Zwangsmaßnahmen wird, die also fruchtlos bleiben. Man kann es in Deutschland sehen, die ganzen Hartz-IV-Sachen, das führt zu nichts. Aber es ist eben sozusagen den Daumen drauf. Das heißt, im Grunde wird den Leuten gesagt, euer Leben ist nur so viel, so weit was wert, ja, wie es kapitalistisch verwertbar ist. Ansonsten seid ihr gar nichts mehr. Ja. Und das ist im Grunde die Logik, die hier exekutiert wird durch die staatliche Notstandsverwaltung als Arbeitsverwaltung. Aber das geht ja weiter. Es ist der schubweise Zusammenbruch des Sozialstaats. Das heißt, all die Auffangmechanismen, die im Lauf der kapitalistischen Entwicklung in Deutschland seit den berühmten Sozialreformen von Bismarck auf den Weg gebracht worden sind, all das wird auch zurückgefahren, zurückgenommen und damit auch ein Puffer für die soziale Reproduktion in dieser Krise weggenommen. Das geht aber noch weiter, denn es führt ja auch zu einem Abbau der Infrastrukturen in allen Bereichen, also ob das jetzt das Gesundheitswesen ist, ob es eben das Bildungswesen ist. Dieser Abbau hat einher mit verschiedenen Mechanismen und Entwicklungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen skizzieren kann, aber es führt zum Beispiel zu einer Zweiklassenmedizin, zu einer Zweiklassenbildung. Die Universitäten wird alles zusammengestrichen. In Deutschland gibt es eine Universitätsreform, die also ganze Fächer liquidiert an einzelnen Universitäten. Also ein Liquidationsprozess, der dann noch weiter aufgefangen werden soll durch Privatisierung, Elitenbildung und ähnliche Vorgehensweisen, wo also im Grunde genommen einfach ein Abbau stattfindet. Und man sieht es auch in anderen Bereichen der Infrastrukturen, die auch privatisiert werden. Privatisierung heißt aber eigentlich etwas ziemlich für die Infrastrukturen ziemlich Absurdes, denn schon der Begründer der bürgerlichen Nationalökonomie, Adam Smith, hat im späten 18. Jahrhundert festgestellt, dass das, was damals ja noch gar nicht so entwickelt war, aber was man heute als Infrastrukturen bezeichnen würde, dass das der Staat betreiben muss, dass das öffentlich sein muss, dass das nicht wie ein Marktunternehmen für Gewinn und Mehrwertproduktion, würde man marxistisch sagen, betrieben werden kann, weil das ja allgemeine Rahmenbedingungen für ein marktproduzierenden Unternehmen sind. Und die kann man nicht rauf und runter fahren, konjunkturell, oder die kann man nicht behandeln, als wären es Marktunternehmen. Und genau das wird jetzt gemacht. Es wird versucht, genau diese gesellschaftlichen Infrastrukturen zu privatisieren. Der Staat verscherbelt die wie ein verarmter Adliger sein Tafelsilber. Und das heißt natürlich, dass sobald die dem Gewinn, dem Mehrwert, dem Profitkriterium ausgeliefert werden, wird all das gestrichen und liquidiert, was da drin nicht aufgeht, was diesem Kriterium nicht genügen kann. Das heißt, auch Privatisierung führt letztendlich zum Abbau, zum Zurückfahren der Infrastrukturen. Man kann es bei der Bahn sehen, nicht? Die soll börsenfit gemacht werden, die Deutsche Bahn. Geht einher mit drastischem Personalabbau, Streckenstilllegungen, nur noch Metropolenverbindungen in Konkurrenz mit dem Flugzeug. Das Flugzeug, das Bahnmanagement, Medon und Co. in Deutschland kommt ja auch von der Lufthansa inzwischen. Bei der Post genau dasselbe, auch Personalabbau, Filialschließungen. Die Post wird zum Global Player, ist halt so gar keine Infrastruktur mehr, sondern ein global agierendes Profitunternehmen. Das heißt, in der Provinz kann die Oma keinen Brief mehr aufgeben. Dafür trägt die Post dann als Global Player in Kalifornien vielleicht Briefe aus. Das ist dann sozusagen eine Rückführung auf ein reines Profitunternehmen. Auch da geht es ja an die Börse dann. Also man könnte, wenn man die Erscheinungen bis in die Poren verfolgt, bis in eben Gesundheitswesen, Altenpflege und all diese Dinge, da wo es dann wirklich hart und brutal wird, von einer tendenziellen Entzivilisierung sprechen, durch dieses Zerbomben der Infrastrukturen, gerade da, wo es um soziale Infrastrukturen geht. Es wird immer deutlicher, dass dieser Krisenkapitalismus eine Art Minderheitskapitalismus wird, der die gesellschaftliche Reproduktion als solche nicht mehr tragen kann. Und da kommt jetzt auch die Abspaltung ins Spiel, das, was auf den Frauen abgeladen wird. Man kann es also auf der einen Seite natürlich sehen, dass in der Krise sozusagen der strukturell männliche Charakter dieser scheinbar neutralen Formzusammenhänge von abstrakter Arbeit, Wert und so weiter, auch wieder zu einem verschärften Mobbing gegen Frauen, zu verstärkter Gewalt gegen Frauen, zu Sexismus und ähnlichen Dingen führt, in denen, weil das eben auch die Krise des männlich-weißen westlichen Subjekts ist, die ja sozusagen das an der abstrakten Arbeit sozusagen hängt, wo also eine entsprechende Brutalisierung stattfindet. Das ist aber nur die eine Ebene. Es wird auch sichtbar auf der Ebene der gesellschaftlichen Reproduktion. Es ist zum Beispiel so, dass im Verlauf der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen durchaus bildungsmäßig gleichgezogen haben mit Männern. Also haben auch mehr Schulbildung, Hochschulbildung und Ähnliches. Frauen sind aber schon von dieser Logik der Abspaltungsstruktur her nun zu überproportional großen Teilen, gerade mit ihren Qualifikationen, genau in diese Bereiche sozialer Infrastrukturen hineingegangen, die jetzt abrasiert werden. Und das heißt natürlich, dass dann entsprechend die Bildung, die Qualifikation von Frauen entwertet werden, von überproportional vielen Frauen entwertet werden. Zum Teil versucht man, die Lücken, die dadurch entstehen, aufzufangen. In Deutschland mit der Arbeitsverwaltung läuft das genau so, dass zwangsverpflichtete Hartz-IV-Empfänger genau in diese Bereiche reingehen sollen. Die sind dann nur unqualifiziert oder anqualifiziert. Altenpflege zum Beispiel und ähnliche Dinge. Und wer wird auch da vorrangig verpflichtet? Es sind vorrangig, kann man an vielen Beispielen, und es gibt Untersuchungen darüber mittlerweile, das sind vorrangig alleinerziehende Mütter, die hier unter die Knute genommen werden. Und wer soll dann die Kinder von diesen alleinerziehenden Müttern betreuen? Auch da weiß man einen Weg. Das wird nämlich dann in wiederum auch zum Teil staatlich organisierten Kinderpflegestätten gemacht. Und wer trägt das dort? Das sind wiederum meistens osteuropäische Migrantinnen, die also noch billiger sind als die zwangsverpflichtete alleinerziehende Mutter, die über Hartz IV läuft. Also man kann sich sehen, es ist eine richtige Pyramide, eine Hierarchie, wie hier in der Krise der Infrastrukturen, wo also die Krise der abstrakten Arbeit durchschlägt auf die gesellschaftliche Reproduktion, vorrangig Frauen zunehmend betroffen werden. Und es kommt noch was hinzu. Es gibt eine Ideologisierung der Krise, in der, ich weiß nicht, wie es hierzulande ist, in Deutschland gibt es da einen ganzen Diskurs, in der man dann ideologisch sagt, ja, also wenn der Staat nicht mehr kann und wenn die abstrakte Arbeit, sage ich jetzt in diesem Terminus, das nicht mehr gibt, dann muss die Familie wieder ran, die Blutsverwandtschaft. Nicht? Und wer ist in der Blutsverwandtschaft für die Krisenbewältigung zuständig? Natürlich die Frauen. Und Frauen als Krisenpuffer sozusagen, indem sie quasi wieder sozusagen die familiale Reproduktion tragen. Da wird dann auch gesagt, in Deutschland ist jetzt gerade ein Bestseller erschienen von dem Schirmacher, der genau diesem konservativen Publizisten, der genau das thematisiert. Der sagt, in der Krise überleben nur die Clans, die Familien, die Blutsverwandtschaftsstruktur und da sind es die starken Frauen, die das schultern. Ja? Und das ist dann sogar, das klingt fast pseudofeministisch, ne? Nicht die Männer als Einzelkämpfer, sondern die Frauen, die sozusagen für ihre Family, für ihre Blutsverwandtschaft sozusagen da sind, die sollen das jetzt wieder tragen. Also bis hin die Liebesarbeit sozusagen, da wird jetzt den Frauen angetragen, dass sie da stark sein müssen. Nicht? Das heißt, das ist eine Art von Stärke, die schon immer in der kapitalistischen Entwicklung, wo dann die Frau sozusagen plötzlich aus dieser pejorativen das ist die geistig nicht so toll ist und die also sozusagen charakterschwach und emotional ist, gesteuert ist, die wird auf einmal angerufen als die Starke, aber nur, damit sie verheizt wird als Krisenpuffer. So, Jetzt komme ich zur Globalisierung, denn das war jetzt sozusagen die Strukturebene. Was passiert, was macht eigentlich das Kapital in dieser Krise? Es hat natürlich keinen Begriff davon. Ein Manager kann man nicht sein, wenn man einen Begriff vom Kapitalismus hat, dann müsste man sich erschießen. Und das geht also nur, wenn man sozusagen funktional handelt in dem Umfeld, in der Konstellation, die der Kapitalismus einem sozusagen vorsetzt, als Reproduktionsweise und als Logik, als Struktur. Und da erlebt natürlich das Kapital, das Management, die Kapitalrepräsentanten erleben, dass durch diese Krise, wo ja auch die Kaufkraft zurückgeht, wo also weltweit sogenannte Überkapazitäten entstehen, dass man also nicht mehr rentabel Realinvestitionen machen kann in Arbeitskraft, in Maschinen und so weiter, in Fabrikanlagen. Überkapazitäten, von denen ist momentan nur als Beispiel vor allem in der Automobilindustrie die Rede. Der größte Automobilproduzent der Welt, General Motors, steht also kurz vor dem Bankrott. Überall sind also diese Überkapazitäten da. Es wird davon gesprochen, dass in 5 bis 10 Jahren nur noch weltweit 4 bis 5 große Autokonzerne übrig bleiben. Alle übrigen gehen über den Jordan. Das heißt natürlich auch, das ist jetzt nur ein Beispiel Automobilindustrie, das heißt natürlich auch, dass dieser Krisenprozess mit immer mehr Fabrikschließungen, Massenentlassungen und so weiter einhergeht. Wir haben ja in Deutschland auch die Debatte, die Auseinandersetzung bei Opel, bei VW und so weiter. Und wie reagiert nun sozusagen das Kapital oder besser, was folgt dann aus der kapitalistischen Logik bei diesen weltweiten Überkapazitäten? Auf der Ebene der realen Produktion folgt erstmal, dass zusätzlich zu der Rationalisierung und dem Herausnehmen abstrakter Arbeit über die mikroelektronischen Aggregate, die also Arbeit unmittelbar überflüssig machen, eine zweite Ebene von Rationalisierung kommt. Und zwar betrifft das den sogenannten Kapitalexport. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen, denn was ist Kapitalexport? Das ist nichts anderes, als dass ein Unternehmen, ein Konzern in einem anderen Land, in einer anderen Nationalökonomie, so traditionellerweise sieht man das so, also eine Fabrik errichtet oder eine Fabrik kauft oder an sich an einer Fabrik beteiligt, also reale Produktion dort betreibt, entweder um den dortigen Markt zu beliefern, statt bloß Warenexport dorthin zu machen, oder um Drittmärkte zu beliefern oder sogar den eigenen Markt. Und das ist eigentlich ein Phänomen, das es im 19. Jahrhundert kaum gegeben hat. Ganz gering. Da gab es auch Kapitalexport, aber der hat vor allem auf der rein finanzkapitalistischen Ebene stattgefunden, zum Beispiel bei Staatsanleihen. Man konnte also über die großen Banken zum Beispiel türkische oder britische oder sonstige Staatsanleihen überall kaufen, auch in Deutschland oder in Frankreich und so weiter. Und damit wurden zum Teil Rüstungen finanziert oder auch Bahn, als da der Staat die Eisenbahn übernommen hat, die berühmte Bagdadbahn wurde durch Staatsanleihen zum Beispiel finanziert und ähnliche Dinge. Da aber geht es um einen Kapitalexport, der rein in der Geldkapitalform bleibt, wo keine reale Produktion damit verbunden ist. Und es gibt nun sozusagen eine Legende in der ganzen Globalisierungsdebatte, die sagt, ja, diesen Kapitalexport auf der realen Ebene, den hat es ja schon vor dem Ersten Weltkrieg gegeben. Und da war das ja schon fast so wie heute. Die Globalisierung ist also gar nichts Neues. Und da braucht man sich keine großen Gedanken machen. Das ist ja nichts, das ist bloß unterbrochen worden durch die 2 Weltkriege. Und jetzt kommt es halt langsam wieder an den Stand vor dem Ersten Weltkrieg dran. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist so, dass vor dem Ersten Weltkrieg realer Kapitalexport, also Produktionsanlagen betreiben oder übernehmen, in einem ganz geringen Ausmaß noch stattgefunden hat. Ich habe es untersucht in dem Buch am Beispiel von Siemens. Das ist eine gut belegte Unternehmensgeschichte. Da kann man sehen, dass also selbst so ein damals avantgardistisches Unternehmen wie Siemens, das war ja die neue Elektroindustrie, die haben die Tiefseekabel verlegt, die haben für die Telefone und so weiter, die haben Eisenbahnsignalanlagen geliefert und Ähnliches. Die haben dann auch in Russland produziert, die haben zum Teil in Spanien produziert. aber es war in einem ganz relativ sehr geringen Umfang im Vergleich zu heute. Und das hat eben nur diese avantgardistischen Unternehmen betroffen. Und überdies hat so ein Kapitalexport großenteils, soweit er stattgefunden hat, nur oder hauptsächlich in die eigenen Kolonien oder eigenen Einflussgebiete stattgefunden. Das war ja sozusagen noch die Zeit, in der die einzelnen, vor allem europäischen großen Nationalstaaten als Nationalimperien noch um die Weltherrschaft gekämpft haben. Und da war sowas gar nicht denkbar, in großem Umfang im potenziellen Feindesland zu investieren. Und ich wollte mich jetzt mal erkundigen. Also es ist so, man hat heute zwei verschiedene Begriffe für diese Kapitalexport. Für den in einem Geldkapital, wo man nur Staatsanleihen kauft oder Geld verleiht oder ähnliche Dinge oder gestreut Aktien kauft im Ausland, wo man gar nichts an der Produktion sich gar nicht real beteiligen will. Da hat man den Begriff dafür, das nennt man Portfolioinvestitionen. Das sind reine Investitionen, die mit realer Produktion verbunden sind. Und für die Investition im Ausland, diesen Kapitalexport, der mit realer Produktion verbunden ist, da hat man den Begriff Direktinvestition. Und jetzt habe ich für die Recherchen für dieses Buch bei der Deutschen Bundesbank angerufen und gefragt, ob man da was sagen kann über den Kapitalexport vor dem Ersten Weltkrieg. Da war ich erstmal völlig baff, ja, dass so ein schräger Vogel so etwas Exotisches wissen will. Da haben sie gesagt, da müssen sie erst jemand finden. Sie glauben, sie haben da jemanden, der sich damit beschäftigt. Nach 3 Tagen kam ein Rückruf, ja, der Unterschied von Direkt- und Portfolioinvestitionen wird in der deutschen Statistik erst seit 1956 gemacht. Das heißt, die ganze Debatte in der Linken auch und bei den Neoliberalen über Kapitalexport und dass Globalisierung vor dem Ersten Weltkrieg schon mal da gewesen sei, beruht auf einem völligen Trugschluss, einfach auf dem Durcheinanderwerfen von eben Portfolio und Direktinvestitionen. Das konnte man damals gar nicht unterscheiden. Ich habe es dann auch gefunden in der wirtschaftshistorischen Literatur der damaligen Zeit. Die haben sich nämlich beklagt darüber, dass man das nicht unterscheiden kann und dass es sowieso hauptsächlich Finanzinvestitionen sind, reine, ohne reale Produktion. So, die große Zeit des Kapitalexports kam dann, des realen Kapitalexports im Sinne von Direktinvestitionen, kam dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil da nämlich die Zeit der Weltherrschaftskämpfe der einzelnen Nationalimperien eigentlich vorbei war. Es gab im Westen nur noch eine Weltmacht, die USA. Unter dem Dach dieser Pax Americana wurde der Weltmarkt, soweit er eben vom Westen da beherrschbar, inzwischen auch die globale, der planetarische Markt, wurde also sozusagen unter dem Dach der Pax Americana vereinheitlicht, integriert. Und unter diesem Dach und in dieser neuen Konstellation, da gab es sozusagen in dem Sinne kein potenzielles Feindesland mehr. Und das hat unter den entwickelten Ländern selber. Und das hat bedeutet, dass ein riesiger Strom von Kapitalexport als Direktinvestition stattgefunden hat. VW zum Beispiel, das nehme ich jetzt mal paradigmatisch, die haben ein Werk nach dem anderen in USA, in Frankreich, in Spanien, in Brasilien und so weiter hochgezogen. Und was war das für Kapitalexport, für Direktinvestitionen? Es war sozusagen es waren Erweiterungsinvestitionen, weil da sind ja immer mehr Autos und so weiter gekauft worden. Da war ja der Boom, da war ja das Eingehen in den Massenkonsum. Und das ging dann nach dem Baukastenprinzip. Es wurde sozusagen eine Art Klon von Wolfsburg mit allen Schikanen, mit allen betriebswirtschaftlichen Abteilungen in USA, in Frankreich und so weiter hochgezogen. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Krisensituation heute. Jetzt läuft dieser auch reale Kapitalexport als Rationalisierungsinvestition. Es werden keine zusätzlichen Kapazitäten aufgebaut, sondern es wird eben die Betriebswirtschaft, sozusagen Wolfsburg selber, wird zerlegt. Die betriebswirtschaftlichen Abteilungen werden nach dem globalen Kostengefälle auf Reisen geschickt. Die Betriebsabrechnung lässt man in Indien machen, weil da das alles so furchtbar billig ist, die Software und so weiter. Irgendwelche Zwischenproduktionen lässt man in China machen, die lässt man vielleicht in Polen wieder zusammensetzen. Die Steuern lässt man in Irland anfallen oder gleich auf den Kaimaninseln. Die Forschung lagert man nach Osteuropa aus oder in die USA, entweder weil es da billig ist oder weil da geringe Auflagen sind und so weiter. Das heißt, es schrumpft sozusagen, und das ist dann natürlich auch verbunden mit Entlassungen, ja, es schrumpft quasi diese, weil es eben Überkapazitäten gibt, diese Produktion zusammen und sie wird gleichzeitig zerlegt. Also nach dem globalen Kostengefälle. Und das geht technisch natürlich auch wieder nur auf Basis der neuen Informationstechnologien, wo man wirklich einen globalen, einen planetarischen Reproduktionsverbund, man spricht von transnationalen Wertschöpfungsketten, überhaupt erst unter diesen Bedingungen der dritten industriellen Revolution organisieren kann. So, jetzt sagt man natürlich, ja, okay, dann wird er da vielleicht in China, nicht? Dann wird China die neue, da wird jetzt toll industrialisiert. Es stimmt überhaupt nicht. Die sogenannte Exportindustrialisierung in China ist gar kein nationalökonomisches Entwicklungsprojekt von China selber, sondern es ist im Grunde die Kapitulation vor einem solchen nationalökonomischen Entwicklungsprojekt, weil eben unter dem Druck der Krise des Weltmarkts diese nationalökonomischen nachholenden Modernisierungsprojekte eins nach dem anderen gescheitert sind, auch in China. Und was passiert da real? Es wird eben in sogenannten Export- oder Sonderwirtschaftszonen, die an der Küste aufgereiht sind, ja, investiert transnationales westliches Kapital, japanisches, europäisches und nicht zuletzt US-amerikanisches. Diese Exportwirtschaftszonen, die arbeiten mit einer Kombination von Hightech und Billiglohn. Damit sind sie ungeheuer konkurrenzfähig. Von dort aus wird aber nicht der chinesische Markt beliefert, den gibt es in dieser Größenordnung gar nicht, sondern vor allem die westlichen Märkte und in erster Linie der Markt der USA. Ja, das ist die berühmte pazifische Einbahnstraße, wo also riesige Mengen von Waren, von Fernsehern, von Autos, von Kühlschränken und so weiter aus, unter anderem aus China, in die USA exportiert werden. Und was passiert mit Restchina? Es passiert eben genau das, im Gegenzug genau die in den früheren nationalen Entwicklungsprojekten hochgezogenen Industrien, die werden liquidiert. Die sind nicht mehr rentabel, die sind flächendeckend in dem großen Maßstab, können die nicht entsprechend mikroelektronisch und so weiter aufgerüstet werden. Deswegen zerreißt China diese Entwicklung. Es gibt also, ganz zu schweigen übrigens von der Landwirtschaft, von den 1,3 Milliarden Chinesen können über diese Exportwirtschaftszonen und das, was alles noch dranhängt, bis zum Wanderarbeiter, der versucht, da irgendwo noch in irgendeiner Dienstleistungsklitsche irgendwie da noch nebenher unterzukommen, maximal 300 Millionen Menschen vielleicht mitnehmen. Der Rest, gerade die ganze Landwirtschaft, die ist weltmarktmäßig unterproduktiv. Und China muss, um also diese Entwicklung über die Exportwirtschaftszonen mit westlichem Kapital machen zu können, muss in die Welthandelsorganisation, muss sukzessive seinen Markt öffnen, auch für landwirtschaftliche Produkte. Und damit sind also die früheren nationalen Binnenindustrien und die Landwirtschaft, die stehen vor dem Kollaps, wenn also diese Öffnung ganz gemacht wird. Das bedeutet eben diese Zerreißprobe, dass der Großteil der chinesischen Bevölkerung da nicht mitgenommen werden kann. Es gibt deswegen auch schon praktisch jede Woche Aufstände en masse. Es gibt einen Polizei- und Militäreinsatz. Und das Ganze, man kann sagen, das ist krasse neoliberale Politik, paradoxerweise unter der Führung einer nominell kommunistischen Staatspartei. Und da wird nie eine gesamtchinesische Entwicklung rauskommen, sondern eben genau eben eine Variante der globalen Krise, die unter diesen spezifischen Bedingungen stattfindet. Jetzt komme ich zu der zweiten Ebene, die durch diesen Prozess der Globalisierung erzeugt wird. Denn wenn Realinvestitionen in Maschinen, Arbeitskraft und so weiter immer weniger rentabel werden, der Kapitalexport selber ein Bestandteil der Rationalisierung ist und unterm Strich überall zusätzlich Arbeitskraft überflüssig macht, dann kann das Kapital, das Geld, also das der realisierte Mehrwert, soweit er überhaupt noch produziert wird, kann dann zu erheblichen Teilen gar nicht mehr den Weg in die reale Mehrwertproduktion nehmen. Er drängt also dann dieses Geldkapital auf die berühmten Finanzmärkte. Und es entsteht ein neuer sogenannter Finanzkapitalismus. In der Krise war das auch in der Vergangenheit so, da war das allerdings immer auf einen relativ kleinen zeitlichen Rahmen beschränkt. Und da ist also diese Finanzblasen, die dadurch entstehen, dass also einfach Immobilien, Aktien einfach im Preis steigern, weil die Nachfrage eben, es drückt immer mehr Geldkapital auf den Finanzmarkt, was nicht mehr real investieren kann. Dadurch steigen die Preise für die Finanz- oder Eigentumstitel für Immobilien und Aktien. Das gibt eine Finanzblase, weil dann Aktien oder Immobilien plötzlich wahnsinnig viel wert sind und wert im Sinne des Preises, den sie da erzielen können. Und da steckt gar keine reale Produktion mehr dahinter. Also das ist dann sozusagen substanzlos. Ein Geldkapital, das substanzlos ist. Und das war eben in den vergangenen Krisen, die immer nur einen kurzen Zeitraum erfasst haben, sind die also relativ schnell geplatzt. Und danach kam dann eben neue Realakkumulation. In der heutigen Krise, die eben neuer Qualität ist, wo diese reale Akkumulationsphase nicht mehr nachfolgt, wird das selber, genauso wie es eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit gibt, gibt es auch eine sogenannte strukturelle Überakkumulation. Das heißt, es ist zum strukturellen Dauerzustand geworden, dass nicht mehr genügend Kapital real investiert werden kann, dass also sozusagen diese Finanzblasenökonomie selber zum Strukturzustand wird, was natürlich nicht dauerhaft durchhaltbar ist. Und in dieser Entwicklung gibt es also da sozusagen eine zweite Ebene der Globalisierung, nämlich auch das Finanzkapital wird transnational. Globale Finanzmärkte können also genau wie eben die reale Produktion zerlegt werden. Es gibt sozusagen in Echtzeit, kann man unmittelbar in Tokio, in Chicago, in New York, in Berlin, was weiß ich, in Frankfurt sozusagen Finanztransaktionen machen. Das ist auch unmittelbar Weltkapital geworden, Weltfinanzkapital. Und was passiert da? Weil das zum Strukturzustand geworden ist, wird sozusagen das, was scheinbar an zusätzlicher, an Mehrwert noch produziert oder an Gewinn ganz einfach, nicht? Den Begriff des Mehrwerts hat ja das Kapital, das Management gar nicht, wo man noch Gewinne machen kann, das ist, indem man weniger zum Beispiel in der Automobilindustrie Autos produziert, sondern die gewinnträchtigen Sektoren, das sind die Finanztöchter der Automobilkonzerne, die also dann eben mit beliebigen Aktien oder Immobilien an den Finanzmärkten mitsteigern und mithandeln. Und das geht noch weiter, denn weil es eben ein Strukturzustand geworden ist, fangen die Konzerne an, sich selber zu zerlegen. Zum Beispiel Siemens hat Infineon als eigenes Tochterunternehmen kreiert, hat es einfach ausgelagert. Das wird dann separat an die Börse gebracht. Da versucht man dann zusätzliche Gewinne, Differenzgewinne durch den Kauf und Verkauf dieser zusätzlichen Aktien zum Beispiel zu machen. Und es bedeutet eigentlich, dass das Kapital anfängt, sich sozusagen selbst zu kannibalisieren, dass quasi nicht mehr, sagen wir es mal auf ganz einfachen Nenner gebracht, nicht mehr dadurch, dass ein Unternehmen Autos baut, die verkauft, darüber realen Mehrwert macht, sondern darüber Gewinn macht, dass es sich sozusagen selbst auf dem Unternehmensmarkt verkauft oder Teile von sich. Und das führt dann natürlich dazu, also es gibt dann einen Markt für Unternehmen oder Unternehmensteile, wo Unternehmen gehandelt werden wie Schweinehälften. Und das führt eben genau zu dem, was wir jetzt als die Übernahmeschlachten kennen, diese Fusionitis. Da geht es nicht um strategische Entscheidungen für reale Produktion, sondern da geht es darum, anderen Konzern zu schlucken, ihn dann zu schlachten, zu tranchieren, die Einzelteile gewinnbringend zu verkaufen, das heißt mehr als man selber dafür bezahlt hat, für das Gesamtunternehmen. Und Diese Übernahmen, die werden oft mit riesigen Verschuldungen erstmal finanziert. Das heißt, es gibt hier sozusagen eine neue Art von Finanzkapital, wo eben Unternehmen auf dem Unternehmensmarkt und Unternehmensteile gehandelt werden. Mittlerweile erfasst es als Krisenfolge eben sogar schon mittelständische Unternehmen, die eben von den berühmten Private Equity Fonds oder den Hedgefonds, die extra sich darauf spezialisiert haben, die hatten ursprünglich eine ganz andere Funktion, eben diese Transaktionen gemacht werden. Das bedeutet wiederum, dass es gewissermaßen, und das wird dann auch ideologisiert, eine Verlagerung des kapitalistischen Paradigmas von der Produktion auf die Zirkulation gibt. Zirkulation eben Kauf und Verkauf. Kauf und Verkauf nicht nur von Waren, sondern eben von Unternehmen beziehungsweise Eigentums- und Finanztiteln von Unternehmen selber. Diese Zirkulationsorientierung, die erscheint dann auch im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein, bis in die Arbeitsverwaltung rein. Es wird gar nicht mehr daran geglaubt, dass Menschen jetzt großen Maßstab noch in der Produktion beschäftigt werden können, sondern die werden alle auf die Zirkulation verwiesen. Die sollen irgendetwas verscherbeln und sei es ihre Organe, sei es Straßenhandel und dergleichen. Es gibt inzwischen weltweit eine Entwicklung hin zu einem zirkulativen Elendsunternehmertum. Man kann es in Brasilien zum Beispiel sehen, auf der Straße kann man nicht laufen, ohne dass einem alle Nase lang einer irgendwas hinhält, eine Cola-Dose oder sonst was. Das ist dieses Elendsunternehmertum eben in der Zirkulation, wo null Mehrwert produziert wird, sondern wo einfach versucht wird, eben zirkulativ noch irgendwie durch Straßenhandel zu überleben und ähnliche Dinge. Die Tendenz haben wir inzwischen auch in den entwickelten Ländern selber. Und das bedeutet natürlich, dass auch ideologisch das aufgeladen wird, dass sozusagen der Blick weggeht von der Ursache, der Quelle der Krise, der kapitalistischen Reproduktion in der abstrakten Arbeit und man nur noch auf die Zirkulationsebene schaut, oben wie unten, oben beim Finanzkapital und unten bei den Massen, die in die Verarmung und Verelendung getrieben werden, gibt es immer stärker so einen Blick auf die Zirkulation, sich selbst als Zirkulationssubjekt und nicht mehr als Produktionssubjekt begreifen, weil eben der Kapitalismus das nicht mehr hergibt. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, und das ist die Folge dieser ideologischen Wendung hin zu einer Zirkulationsorientierung. Und zwar reproduziert sich da etwas, was auch früher schon in den Krisen da war, nämlich, dass man Ursache und Wirkung der Krise auf den Kopf stellt. Dass man die Ursache der Krise nicht darin sieht, in einer inneren Grenze der abstrakten Arbeit und damit der Produktionstätigkeit, der kapitalistischen, sondern dass man die Folge davon, nämlich diese Finanzblasenökonomie, die berühmten Spekulanten, nicht, als Verursacher dingfest machen will. Dass man also sagt, sozusagen die berühmten Spekulanten, die sind schuld. Ne? Gäbe es die nicht, dann hätten wir wieder unsere Heimat in der abstrakten Arbeit, hätten wir wieder unsere Maloche, ja, könnten wieder glücklich, in Anführungsstrichen, leben in eben, wie es im Fordismus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und das geht quer durch alle gesellschaftlichen Lager, das geht quer durch bis in die Linke hinein. Natürlich in Deutschland die Sozialdemokratie, der berühmte Müntefering-Ausspruch, die Hedgefonds als Heuschrecken. Nicht? Und das ist eben sehr nahe, jetzt werden vielleicht wieder einige aufschreien, sehr nahe am klassischen modernen Antisemitismus. Und das ist nicht etwas, was man sozusagen so wegwischen kann, weil da vielleicht nicht jeder unmittelbar dran denkt, ja, der sowas sagt, der diese Verkehrung von Ursache und Wirkung ideologisch macht und am liebsten die Spekulanten weg hätte, bloß weil er glaubt, dass dann wieder die wunderbare abstrakte Arbeit in Gang käme, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Sondern das hat auch eine lange Geschichte, eine lange Tradition, schon seit dem 19. Jahrhundert, dass sozusagen Finanzkapital in welcher Form auch immer und gerade in den Krisen als jüdisch konnotiert wird. Das ist eben das, was den modernen Antisemitismus ausmacht, wo der nicht mehr religiös, wie der klassische Antijudaismus des Mittelalters, sondern wo eben Juden aus spezifisch historischen Gründen, die ich jetzt gar nicht ausführen will, da tut auch gar nichts zur Sache, mit Finanzkapital identifiziert werden. Und dann ist natürlich Weltkapital sozusagen das, was irgendwie sowas wie die jüdische Weltverschwörung, ne? Und irgendwie vermittelt sich das mit der Auseinandersetzung um Israel-Palästina. Irgendwie wird es sozusagen, baust sich das durch. Man kann es, wenn man genau hinhört, erleben, bis in die Familien rein, bis in die Verwandtschaft rein. Mir ist es zumindest so gegangen, dass auf einmal wieder wird gesagt, naja, das ist der Jud, das ist der Jud. Ja? Und damit sind wir bei, also Auschwitz, das ist sozusagen, das streicht man da einfach durch. Schon die Nazis haben ja den Unterschied von schaffendem und raffendem Kapital gemacht. Nicht? Und man möchte zurück in die Heimat der abstrakten Arbeit, und wenn einem nichts anderes mehr einfällt, dann begibt man sich bis in die dichte Nähe diese antisemitischen Mordideologie, auch sozusagen selbst im Bewusstsein, dass das alles gar nicht stimmt. Darauf kommt es beim Antisemitismus nicht an. Und auch bei denen, die sozusagen sagen, ja, ich bin kein Antisemit, aber das Finanzkapital, ja, die nehmen das dann auch in Kauf. Die nehmen in Kauf, dass diese Mordideologie sozusagen blüht, indem sie diese Verkehrung von Ursache und Wirkung in der Krise machen. Was heißt das jetzt für emanzipatorische Vorgehensweise oder Denkweise? Oder ich denke, es heißt mehreres. Also das ist jetzt wirklich der Schluss. Es heißt, man kann den Kapitalismus nicht mehr vom Standpunkt der Arbeit kritisieren. Das ist desavouiert. Das ist desavouiert als eben diese abstrakte Arbeit, die vom Kapital selber ausgehöhlt wird und wo sich auch herausstellt, dass es sozusagen diese klassische Arbeitsontologie der Moderne, die geht auf den Protestantismus, auf die Aufklärung und den Arbeiterbewegungsmarxismus zurück. Das ist sozusagen eine Kette, wo eine bestimmte Ontologisierung dieser abstrakten Arbeit gemacht worden ist. Es kann auch nicht mehr die Kritik vom Standpunkt sozusagen der Anerkennung, der juristischen Anerkennung auf dem Boden der abstrakten Arbeit, das war ja auch ein wesentliches Merkmal der traditionellen Arbeiterbewegung, des berühmten Klassenkampfs. Das heißt nicht etwa Überwindung von abstrakter Arbeit, Wertform, Kapitalreproduktion, sondern eben Anerkennung im Rahmen dieser gesellschaftlichen Formen. Anerkennung über Streikrecht, über Versammlungsfreiheit, über allgemeines Wahlrecht, all diese Dinge. Darüber kann die Kritik auch nicht mehr laufen. Im Gegenteil, diese Anerkennung ist da, ja, diese juristische Anerkennung, aber man kann nichts mehr damit anfangen, weil eben die Reproduktionsgrundlage in der abstrakten Arbeit fehlt. Im Gegenteil, das wird jetzt zur Falle, indem wir Staatsbürger sind, ja, sind wir eben auch anerkannt mit allen Rechten und werden gleichzeitig unter die Knute der Arbeitsverwaltung genommen, wo diese Rechte in Anführungsstrichen nichts mehr nützen. Das heißt, es müsste sozusagen der soziale Kampf, der Kampf um eben Lebensinteressen, sich verabschieden von dieser Arbeitsontologie. Er müsste sich verabschieden von dieser Verankerung eigentlich in den kapitalistischen Formen, wie es traditionell der Fall war. Das heißt aber auch, dass man sich nicht mehr berufen sollte darauf, und das tun viele bis in die radikale Linke rein, aber auch gerade auch in den Gewerkschaften, dass man sagt, ja, irgendwie geht doch die Kapitalakkumulation. Ja? Irgendwie ist sie da und deswegen können wir unsere Lebensinteressen vertreten. Wenn das real nicht mehr der Fall ist, dann muss man ganz anders vorgehen, dann muss man sagen, ob das sozusagen von der Kapitalakkumulation getragen wird oder nicht, ja, das ist nicht unser Bier. Unsere Lebensinteressen, ja, die stehen für sich. Wir haben nicht nur Lebensrecht und Lebensinteressen insofern wir kapitalistisch verwertbar sind, sondern das steht für sich. Wir brauchen uns nicht vorrechnen zu lassen, dass wir nicht mehr lebens- und reproduktionsfähig sind in der kapitalistischen Form. Wir müssen aber auch nicht umgekehrt vorrechnen wollen, dass das alles wunderbar in dem Krisenkapitalismus doch machbar wäre. Wir vertreten einfach unser Lebensinteresse. Und das geht aber natürlich nur, wenn man gleichzeitig einen neuen Diskurs anfängt über sozusagen diese Immanenz in diesen Formen der abstrakten Arbeit, der Kapitalreproduktion hinaus. Wenn man sozusagen das, was früher mal das berühmte sozialistische Ziel war, jetzt anders formuliert als ein Ziel einer Reproduktion jenseits von abstrakter Arbeit, Wertform, Politikform, juristischen Eigentumsformen, wenn man eine Zielsetzung, man könnte es knapp formulieren, jenseits von Markt und Staat anvisiert. Und da ist natürlich, und damit bin ich jetzt wirklich am Ende, in der Praxis, in der Auseinandersetzung, in den sozialen Bewegungen, in den Gewerkschaften, überall da, wo es sozialen Kampf gibt, ist unbedingt erforderlich auch eine Praxis der Ideologiekritik, die diese Zirkulationsorientierung durchbricht, in der immer schon dieser strukturelle Antisemitismus enthalten ist. Und auch natürlich Rassismus, Sexismus. Das ist ganz wesentlich, dass man nicht sagt, Leute, es ist gut, dass ihr kämpft, dass ihr für gegen Neoliberalismus seid, dass ihr vielleicht streikt. Ja? Und da überhören wir lieber, was ihr Sexistisches, Rassistisches und potenziell Antisemitisches sagt. Das kann man nicht überhören, sondern da ist es notwendig, sozusagen diesen sozialen Kampf zu unterstützen, ihn auch von der Theorie her in eine andere Dimension zu stellen, die eben der Realität entspricht, und gleichzeitig knallhart diesen ideologischen Tendenzen entgegenzutreten. Okay, das war's.